Also ich kann gerne die Versammlungsleitung machen, nur ich habe ja nur als Gast und weiß gar nicht, wie das mit der Aufnahme da funktioniert. Die Aufnahme läuft schon, also ich nehme schon auf. Okay, alles klar. Gut, wunderbar. Vielen Dank, Piratus. Es wäre auch noch super, wenn du den Link zur letzten Aufnahme von dem zweiten Teil, als ich weg war, wenn du den noch ins Protokollpad nach oben reintun könntest. Ja, ich guck mal, war ich der Aufnehmende? Jo. Okay, dann suche ich's. Danke dir. Frage Piratus, schlägst du die 2-Minuten-Grenze nur für mich oder für alle? Ich würde sie für jeden vorschlagen, der länger als 2 Minuten redet. Kenne den Spruch, man kann über alles reden, dann aber nur nicht über 2 Minuten. Ja, Ja, Schule. stimmt so. Aber faktisch ist es so, du bringst so viele Argumente hintereinander, dass du es den Leuten danach unheimlich schwer machst, darauf einzugehen. Und von daher sollten wir uns doch vielleicht darauf einigen, dass wir mal Argumente bringen und dann auf die Gegenargumente warten und nicht dann noch 5 Argumente hinten dran kippen. D'accord, ich bin absolut kritikempfänglich. Empfindlich anscheinend auch. Genau, ich weiß schon gar nicht mehr, auf welches Argument ich antworten wollte vor 5 Minuten. Und ich bin die Nummer 1 in der Wortmeldungsliste. Und ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Also, ich versuch's mal anders. Es gibt hier aus meiner Sicht zwei Geschichten, die gerade laufen. Einmal die Idee von Schulem, ein Artikel, Pressemitteilung, irgendwas in der Art, was jetzt hier ab Zeile 73 im Pad drin steht. Und meine Gegenmeinung, die eben besagt, ja, das wird ja schon seit Jahren versucht von linken Politikern, von linken oder keynesianischen Wirtschaftswissenschaftlern, aber es kommt ja nicht an, warum auch immer. Ich wüsste schon warum, aber ich will das jetzt hier nicht thematisieren. Es kommt in den öffentlichen rechtlichen Medien und überhaupt in den privaten sowieso nicht an und dementsprechend natürlich auch bei der Bevölkerung nicht. Und die Frage ist, bringt es überhaupt was, so eine Pressemitteilung zu machen? Oder sollte man sich nicht vielleicht andere Aktionen überlegen? Sollte man nicht radikalere Aktionen überlegen, um die ganze Problematik zu thematisieren und dadurch dann in die Medien zu kommen? Ich bin davon überzeugt, wir können jetzt hier eine Woche lang eine Pressemitteilung ausformulieren bis zum geht nicht mehr und die wird ungefähr 0,00000 Mal in irgendeinem Medium veröffentlicht werden. So, meine 2 Minuten habe ich eingehalten. Eine Frage. Vielleicht ist es sinnvoll, dass wir uns beschäftigen. Wer könnte unsere Audience bzw. unsere Wähler sein können? Das zunächst einmal, wenn wir feststellen, die und die Leute, solche Leute, die Wähler werden, potenzielle Wähler sind, dann können wir jetzt an denen deren Bedürfnisse richten. In dem Sinne, dass beim Fischen der Wurm soll dem Fisch schmecken, aber nicht dem Fischer. Ich möchte nochmal auf Rudi eingehen. Das ist eine sehr interessante Ausgangsfragestellung, die er da formuliert. Sachlich bleiben wir in der thematisch sachlich, so wie Schulem das und Tensor das erarbeitet haben, auf der einen Seite. Oder geht man mehr auf dieses, ich sage jetzt mal, offensive, politische und fragt dann, wie kriegt man da eine Öffentlichkeit hergestellt? Er hat ja eine Idee mal positioniert, die Sache mit dem Rundfunkrat über die Berichterstattung. Dass man das mal fordert sozusagen. Ergänzend wäre dann mal zu fragen, inwieweit eine Adressierung der möglichen Betroffenheit, der eigenen Betroffenheit, Aufmerksamkeit gewinnen kann. Denn bis dato heißt es ja immer, es sind immer die Griechen, die unser Geld wollen. Das heißt, man ist selber gar nicht von den Folgen betroffen. Ja, das heißt also von der Verarmung, dass man keine medizinische Versorgung mehr hat. Und so weiter und so weiter, das, was in Griechenland jetzt zurzeit abgeht, sondern wirklich sagt, okay, das ist im Prinzip die Blaupause für das, was dir und mir als Bundesbürger genauso passieren kann im vergleichbaren Fall. Ich glaub, schaut Kenzo jemand auf die WMs in den... Ah, okay, danke. Tensor? Ja, also Rudi war das, ne? Du sagst, dass so eine PM keine Wirkung erzielt. Also wenn wir eine PM machen, dann würde ich schon sagen, dass die auf der Hauptseite, also der Bundesseite der Piraten zu erscheinen hätte. Und so ein bisschen Wirkung, denke ich schon, könnte die dort erzielen. Das zum einen, zum anderen natürlich auch, weil auf der Bundesseite gerade gar nichts passiert, ja. Und ich finde es halt auch so als Pressemensch hier in Sachsen-Anhalt immer ein bisschen bedenklich, wenn wir zu solchen Themen, die nur rauf und runter diskutiert werden, einfach gar nichts mehr bringen an Presse, ne? Also sicherlich hast du mit dem Argument recht, es bringt nicht allzu viel. Wenn wir es aber komplett unterlassen, uns dazu zu positionieren, dann ist es noch viel schlimmer, ja, dann ist es eigentlich ein Armutszeugnis. Die andere Geschichte, Provokation, bin ich immer dafür zu haben, ne? Ich würde schon den Text, ich habe da so ein paar Ideen, den noch deutlich provokanter zu formulieren. Dann ist halt wieder die Frage, ob die anderen Piraten, die so mit diesen Dingen so gar nicht sich identifizieren wollen oder können oder uns dann wieder irgendwelche Dinge unterstellen, die wir gar nicht so meinen, sich damit identifizieren können. Also das ist jetzt, müssen wir halt abwarten, ne, ob es die Bundespresse uns abnimmt. Ja, und dann zur Provokation, ja, was haben wir da für Ideen? Frage an die Runde. Ja, kann ich ja ganz schnell beantworten. Es gab mal einen Aufruf von Heiner Flassbeck, die Bundesregierung zu verklagen, weil sie gegen ein bestehendes Gesetz verstößt, nämlich das Gesetz aus den 60er Jahren, 1967, 68, das Ziel der Regierungstätigkeit ist, ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht zu erzielen. Da kam von uns gar nichts. Das hätte man mal machen können. Das wäre was Gutes gewesen. Ja, was ich so gehört habe, es ist ja auch das außenwirtschaftliche Gleichgewicht eines Staates gestört, wenn er ein Außenhandelsdefizit oder Überschuss von über 7% hat, ja. Und damit ist ja Deutschland einer der schlimmsten Störer in ganz Europa, wenn ich das mal so interpretieren darf. Genau, darum ging es ja. Aber egal. Ich bin mal kurz weg, um mir eine Flasche Prosecco zu holen. Ich komme gleich wieder. Piratos? Ja, also als Pressemitteilung würde das, was hier steht, auf keinen Fall veröffentlicht, weil es so viele Aussagen über die Piraten trifft, die überhaupt nirgends abgestimmt sind. Und von daher wird das nicht irgendwie in die Öffentlichkeit gepackt. Also wenn, müsste man es eh umformulieren und eventuell als Meinung der AG Geldordnung veröffentlichen oder so. Müsste man dann umtexten. Ja, ich finde den Ansatz, den Hayo gebracht hat, eigentlich viel geschickter. Also wirklich mal zu erklären, welche Hintergedanken hinter diesem ganzen Handeln stecken und so eine Art Meinungsartikel zu schreiben, das könnte jetzt auch unter Hajo persönlich dann laufen, dann müssen wir es hier gar nicht in der AG irgendwie groß abstimmen und den könnten wir veröffentlichen und wir könnten auf jeden Fall ausprobieren, es auf der Bundeswebsite zu veröffentlichen, könnten wir mal ausprobieren, ob das noch funktioniert. Und wenn es nicht klappt, haben wir ja einen eigenen Blog, den wir auch nutzen können. Also auch da kann man es veröffentlichen. Ja, und mit Twitter und so kriegt man da schon ein bisschen auf Reichweite. Piratos, ich darf mich mal kurz reinhängen. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch, ne? Aber die Idee, jetzt aus Hajo und Schulem, aus den beiden einen Teig zu kneten da und da was Vernünftiges draus zu machen, ich denke mal, das ist wirklich zielführend. Weil die politische Komponente, die ist beim Schulem zwar mit drin, aber die ist nicht prägnant genug. Und wenn die politische Komponente da mit drin ist, also da würde ich auch mit der Bundespresse diskutieren, bis aufs Messer, warum sie das dann nicht veröffentlichen, ne? Und da steht auch die Piraten da, nicht die AG Geldordnung. Dass wir da auf Widerstände stoßen, das ist mir völlig klar, aber ich würde das jetzt nicht von vornherein aufgeben. Ich auch mal dran. Ich habe WM geschickt, oder wer passt da auf? Ja, ja, schon auf jetzt. Okay. Es ging ja gerade darum, dass die Rede und Gegenrede dann eben in dem Kontext zusammenbleibt. So, Schule, bist dran. Ja, ich verliere altersbedingt schnell den Faden. Folgendes, ich finde, Also wir sollten zwei Sachen oder drei Sachen unterscheiden. Erstmal sind wir uns einig, dass die Eurokrise, die Griechenlandskrise und die Euro, die damit verbundene de facto Eurokrise ein Thema wäre, wo die Piraten öffentlich kaufen. Moment, ich lasse meine Uhr laufen. Entschuldigung. Ein Thema wäre, dass die Piraten unbedingt pushen sollten. Ich schlage vor, dass ich jetzt nicht die zwei Minuten gucke, sondern so wie gesagt worden ist, Punkt für Punkt bringen. Also ich habe drei Punkte. Der erste ist, sind wir uns darüber einig, dass wir das in der Öffentlichkeit, ob es in meinem Format ist, in Rudis Format, in Hajos Format oder eine Kombination aus allen drei, sollten wir es bringen, ja oder nein? Bitte Stellungnahme. Was denn bitte? Du musst erstmal sagen, was wir irgendwie veröffentlichen sollen. Weil wenn du jetzt so ein Blankoschein willst für deinen Text, würde ich Nein sagen. Dann veröffentlichen wir lieber nichts. Piratus, das ist von mir gar nicht gemeint gewesen. Mein Text war nur ein Versuch, etwas da Konkretes anzubieten und eine Diskussionsgrundlage. Und du kannst von mir aus am Ende einen völlig anderen Text da machen. Meine Frage ist, ist das Thema Griechenland, egal ob es mein Text ist oder anders, ich habe es nur so formuliert, dass man das schon ein bisschen dran arbeiten kann. Was du mir unterstellst, ist völlig daneben. Ja? Ist Griechenland Schule, ein Thema? Schule, also du hast richtig festgestellt, es gibt da Dissens im Verständnis, den hast du jetzt nochmal korrigiert, aber hier unterstellt dir keiner irgendeinem was. Ich habe das so verstanden, deine Ausführung, dass du sagst, gut, es gibt drei Ansätze, ein Text, sollen wir erstmal grundsätzlich die Fragestellung, sollen sich die Piraten zum Thema Griechenland äußern, öffentlich, quasi ein politisches Statement abgeben, ja, nein, und dann ist die Fragestellung, soll es mehr in Richtung... Entschuldigung, ich will da ins Wort fallen. Weil vorher wurde mir vorgeworfen, dass ich 10 Punkte hintereinander knall, wo der Rudi am Ende nicht mehr weiß, was er sagen soll. Ja? Und jetzt habe ich mir das zurechtgelegt in drei Punkten und ich würde gerne den ersten Punkt. Herrscht da Konsens, egal ob das ein Vorschlag von Rudi, von Piratus oder was ähnliches. Wollen wir als Piraten das Thema Griechenland, Schuldung, Griechenland, Grexit und alles, was damit verbunden ist, als Thema der Piraten versuchen, in die Öffentlichkeit zu bringen? Welches Inhalts, das müssen wir an später reden. Wir sind hier nicht die Piraten. Wir sind hier die AG Geldordnung. Also von daher, wenn, treten wir nur als AG Geldordnung nach außen. Und wir können natürlich die Kanäle der Partei nutzen. Und das wäre unter anderem eine Pressemitteilung. Du kannst natürlich nicht als die Piraten nach außen treten, wenn du keine Abstimmung hast. Von daher war das noch ein kleiner Nachsatz zu dem vorhin. Ich würde empfehlen, den Text hier als, außerordentlichen Antrag oder Sonderantrag. Wie heißen die jetzt noch eingereicht werden können? Einfach einreichen. Der BPD findet statt. Und genau, Positionspapier, so heißt es. Mach das als Positionspapier, lass es abstimmen und dann können wir darüber eine Pressemitteilung machen, die wird nach außen gehen. Ja, aber wenn du jetzt das hier uns paar Leuten vorwirfst, können wir nicht als Piraten nach außen treten. Wieder kurz antworten. Vor kurzem gab es doch eine Umfrage bei den Piraten, was denn die wichtigen Themen sind. Und du glaubst doch nicht im Ernst, dass wenn jetzt so ein Text da auftaucht, dass dann die Mehrheit der Piraten sagt, jo, darauf haben wir gewartet. Ja, ganz kurz, da muss ich mir kurz einigen. Nicht antworten. Nee, ganz kurz, ich will nur Rudi widersprechen. Du glaubst gar nicht, wie ich in den letzten Tagen hier in Nicht-AG-Geldordnungsräumen über das Thema oft geredet habe und was die EZB da abzieht und so. Und die Leute haben mir gebannt zugehört. Also von daher, ich glaube schon, dass man mit dem Thema eine gewisse Dynamik kriegt, weil es gerade alle beschäftigt. Okay. Ja, ich bin auch dafür, dass wir auf jeden Fall uns dazu äußern. Wir versuchen das über... entweder dem Bundesvorstand einen kleinen Vorschlag zu machen für eine Pressemitteilung, dann kann der entscheiden, ob das richtig rausgeht oder was für einen Parteitag vorbereiten. Aber was schnell ist, wäre mir fast lieber. Eins, auf jeden Fall die Entscheidung der griechischen Bevölkerung erstmal so respektiert und da eine grundsätzliche Linie unterstützt. Das würde ich sogar extrem unterstützen. Was ganz kurz, Entschuldigung, ich bin gleich weg. Das würde ich extrem unterstützen, und zwar genau das, was Piratos gerade gesagt hat, das Thema EZB. ist nämlich ein viel wichtigeres Thema als das, was hier in den Abzeile 73 besprochen wird. Schule, du warst nochmal da. Okay, also ich wollte das, wie gesagt, in drei einfache Sachen, die man relativ rasch abhandeln kann. Also das Thema EZB, Griechenland, wenn ich sage die Piraten, dann Piratus, das weiß ich auch. Ich war auch schon in einem Parteitag und ich sehe, wie Anträge laufen. Wollen wir von der AG Geldordnung es versuchen zu erreichen, dass die Partei nach außen mit dem Thema sozusagen Öffentlichkeitswirksamkeit versucht. Es ist egal, ob wir uns an die EZB anketten und drohen mit Selbstverbrennung, jetzt übertreibe ich ein bisschen, ne? Oder 500 Euro verbrennen, ist egal was. Wollen wir das als Thema nach vorne bringen, als AG und in die Partei natürlich im ersten Schritt in die Partei hineinwirken und dann hoffen, dass die Partei das nach außen bringt, ja oder nein. Egal in welche Kombination, EZB, Griechenland, EZB, Italien, egal, das Thema kocht momentan. Sollte man nicht das ausnutzen? Das war meine Frage. Also um das mal abzukürzen, jetzt sollen sich bitte alle melden, die dagegen sind, weil ich glaube, es ist eh keiner dagegen, das ist eine Suggestivfrage. Also offensichtlich ist keiner dagegen, wir sind alle dafür, Schule. Und die nächste Frage. Jetzt geht's mir auch, muss man langsam Papier holen, vergesse ich auch. Hab dich nicht verstanden. Diese Position hier, was soll sie in Publikum, wo das veröffentlicht wird, was soll das bewirken? Ja, wir haben uns das gerade abgewürgt. Haben wir abgewürgt? Welche Diskussion? Wir haben doch gerade darüber abgestimmt, ob wir was veröffentlichen wollen oder nicht. Wir haben alle dafür gestimmt, dass wir was veröffentlichen wollen. Also, jetzt geht's weiter. Und deshalb brauchen wir uns jetzt nicht nochmal drüber Gedanken machen. Wir haben ja schon drüber abgestimmt. Dann ist der nächste Schritt. Jetzt wollen wir über den Inhalt, was ich da geschrieben habe, oder ruhig andere Inhalte, wollen wir das splitten in dieser Geschichte. Der Vorschlag ist verdammt unangenehm, zum Teil für die meisten Regierungen. Wollen wir auch über Maßnahmen unterhalten, was der Rudi gesagt hat oder was der Hajo? Wie wollen wir das sozusagen erstmal in die Partei tragen? Das wäre mein Vorschlag. Wie kriegen wir das hin, dass es am Ende eine ausgearbeitete Stellungnahme ist, muss beileibe nicht meine sein, zu einer offiziellen Parteilinie oder zumindest zu einem Diskussionsthema der Piraten wird, dass die Öffentlichkeit davon Notiz nimmt? Bin ich rausgeflogen oder sagt doch momentan keiner was? Kann mir jemand bestätigen, ob man mich hört? Ja, man hört dich. Ja. Aber man versteht dich nicht. Mein Vorschlag wäre, und das wäre auch meine Bitte an Hajo, doch vielleicht dieses politische Thema EZB mal in den Text zu bringen. Und weil ich finde jetzt den Text vom Schulem nicht so toll. Er hat viel zu viel Forderungen und Suggestionen drin. Und wir sollten doch einfach mal Fakten, die existieren, in die Öffentlichkeit ziehen. Und das klang mir jetzt viel besser, was du gesagt hast, Hajo. Ja gut, was ich vorschlage ist, Schulem, dass wir beide uns mal kurz schließen. Ja. Also, dass wir uns da mal schauen, was du auch angedacht hattest, da mal so möglicherweise eine Kombination finden. Ja, die Verteilung der Anteile sollten wir dann im Text sich entwickeln lassen. Mit Sicherheit, ich bin da sehr viel. Vielleicht kann ich einen bitten, dass er uns ein Pad öffnet. damit wir dann leichter arbeiten können, weil ich bin privat verdammt eng. Und der zweite und der nächste Schritt bei diesem Pad, ich bin gleich fertig, und bei diesem Pad könnten wir auch schon Ideen entwickeln, die auch in die Richtung von Rudi gehen. Ja, wie können wir sozusagen Öffentlichkeitswirksamkeit? Wenn du mir denn über die Mailinglist schickst, weil ich kann mit meinem scheiß Tablet nicht viel machen. Ich verstanden, Piratus, ja, oder ja, ich bin verstanden. Ich ein... Nochmals, ich hänge nicht so sehr an meinem Text, sondern von mir aus, wenn der Pirato schafft, einen Schuldenschnitt über alles nach vorne zu bringen und wir kriegen Öffentlichkeit, einverstanden, mach's. Das Entscheidende ist, kriegen wir mit welchem Text haben wir Chancen, Öffentlichkeit zu kriegen und nicht als eine Horde wild gewordene Utopisten nicht einmal in eine einzige Talkshow eingeladen zu werden. Wobei damit klar ist, dass ich da nicht der Geeignete bin, das wisst ihr alle. Also nicht, dass mir schon wieder irgendwas unterstellt wird. Wieder nehme ich weg, Entschuldigung. Aus meiner Sicht bekommst du mit keinem Text Öffentlichkeit. Höchstens mit Bannern, die vom EZB-Turm runtergeladen werden, runtergefahren werden, wo drauf steht, rettet die Griechen oder irgend sowas. Das wäre was. Rudi, das habe ich gar nicht mit. Ich weiß, du warst weg. Ich weiß nicht, seit wann du da bist. Der Moment muss immer die Kontrolluhr laufen. Die Idee war im Grunde genommen, die fachliche mit oder ohne Anführungszeichen, was ich versuche beizutragen, mit der politisch hinterfotzigen von dem, was der Hayo macht und mit der Aktion, die du da vorschlägst. Das finde ich ausgezeichnet. Ich finde, wenn wir schaffen, die Piraten zu einer Demonstration vor der EZB zu bringen, mit Transparenten, die wirklich entsprechend selbstredend sind und gut sind, dann haben wir es geschafft. Ja? Es ist überhaupt, ich sehe die drei Ansätze nicht als Widerspruch, sondern als drei Säulen, die eben den Stuhl eben vor dem Kippen bewahren. 40 Sekunden nur nebenbei. Also endlich kommen wir mal zur Sache da. Das gefällt mir sehr gut, die Töne. Somit. Gerade weil sie auch das Euro oder Symbol hier neu renovieren oder so. Können wir gleich mal davor uns stellen und so Plakate hoch oder was dran schmieren oder so, fände ich genial. Also so vielleicht nachts vorher. Entschuldigung. Mein Beitrag stelle ich mir vor, zu versuchen, das, was ich eigentlich als bescheidener Volkswirt glaube zu wissen oder zu analysieren, das versuchen in vermittelbare Sätze zu bringen, zumindest so weit vermittelbar, dass ein nächster Pirat das wirklich in ganz verständliche Slogans umsetzt. Dann Rudi könnte sozusagen den Teil übernehmen, Aktionen auszudenken, die wirklich auch Piraten mitziehen. Man sieht schon, wie jetzt der Stefan ganz begeistert ist. Und der Hayo bringt sozusagen in Anführungszeichen die verschwörungstheoretische Argumente da rein. Finde ich fantastisch. Also keine Verschwörungstheorien. Das macht mir einen unglaubwürdig. Ja, das würde schon mal sagen, einfach einen anderen Blickwinkel, ja. Nenn es Verschwörungsanalyse, so als Tipp. Ich glaube, das Nein, kommt. Hayo, entschuldige, bitte nimm nicht jedes Wort von mir an die Goldwaage. Ich habe gleich gesagt in Anführungszeichen. Das heißt, ja, okay. Nur deine Argumentation einfach offenlegen, was hinter diese im Grunde genommen sogar irreführende Darstellung der Tatsachen steckt. Nämlich, wir können ruhig die These, dahinter steckt ein massiver Versuch eines Regime-Change. Ja, das ist okay. Ich habe es nur in Anführungszeichen Verschwörungstheorie. Es ist eine Verschwörung. Ja, ist schon erledigt, glaube ich. Schulim, ich habe dir einen Link zu dem Pad geschickt per Mail. Super, danke dir. Aber ich werde jetzt, also du denkst doch, dass wir das erst nach der Sitzung wahrscheinlich dran arbeiten. Ich nehme an, der Hayo auch und alle sind natürlich eingeladen. Du schickst es doch bitte an alle AG-Mitglieder, oder? Ja, also hier im Chat habe ich es ja eh schon verlinkt. Also das heißt, jeder, der hier ist, kriegt es ja eh über den Chat. Ich habe nur eine Bitte, dass du über die Mailingliste mir schickst, weil wenn ich rausgehe, habe ich es verloren und vom Pad kann ich nicht springen. Okay. Kann ich nicht springen. Einfach an die gesamte AG schicken. Du hast ja meine private auch. Falls es dir unangenehm ist, schickst nur mir. Nee, ich leite es jetzt an die Mailingliste weiter. Einfach. Ist eigentlich irgendjemand mal aufgefallen, dass bei diesen ganzen Verlängerungen der Rettungspakete, alles bei mir in Anführungszeichen, es nur darum geht, dass die auslaufenden Schulden verlängert werden, also wie heißt das so schön, revolviert werden. Das heißt, wir geben jetzt Geld hin, damit dann die Griechen uns das Geld dann gleich so im selben Moment wieder zurückgeben. Und genau das soll verhindert werden von der deutschen Regierung, weil die, ja warum? Warum wollen die das verhindern? Aus meiner Sicht nur aus ideologischen Gründen. Vielleicht um die Inflation in Deutschland hier versuchen, da 2% ziehen und woanders eben dann nicht. Also wenn wir Inflation haben, kann ja Griechenland nicht gleichzeitig. Also es ist schwierig in ganz Europa. Hast du überhaupt zugehört, was ich gerade gesagt habe? Ja, wieso? Wir wollen, dass die Kredite zurückzahlen. Und nein, es geht darum, dass es im Moment so will Griechenland Geld haben, um das die gleiche Summe und sofort zurückzugeben. Darum geht's schon seit Monaten, eigentlich schon seit Jahren. Immer nur die Wiederzurückführung, also es gibt einen Schuldenstand und der ist irgendwann fällig. Und dann kommen wir und sagen, ja, aber ihr müsst es doch bezahlen. Und dann sagen die Griechen, ja, wir können es ja nicht. Gebt uns doch das Geld, damit wir es euch gleich zurückgeben können. Darum geht es, seit ewigen Zeiten. Und was wir hier gerade machen in Deutschland, also nicht die Piratenpartei, sondern was die deutsche Politik macht, ist, dafür zu sorgen, dass das ganze Ding in die Hose läuft. Und dann tatsächlich der Steuerzahler dafür bezahlen muss. Also ich halte unsere Regierung für sowas von inkompetent. Man kann es gar nicht mehr anders beschreiben. Also darf ich ganz kurz? Ihr müsst euch ein bisschen dran halten mit dem Wortmeldung, das wäre ganz hilfreich. Dazu, Rudi, ganz eine Anmerkung. Letzte Woche gab es in irgendeinem dieser Online-Medien, ich weiß nicht, ob es der Spiegel oder die Welt war, ein Statement von einem amerikanischen Hedgefonds, der EU vorgeher oder der EZB und den Euro-Staaten vorgeher hält, dass sie im Grunde genommen im Beispiel Griechenland aufgrund deiner Analyse nichts anderes tun, als ein riesiges Schneeballsystem aktiv zu halten. Nämlich genau mit den Argumenten, wie du sie gerade vorgetragen hast. Heißt, die Griechen zahlen quasi mit dem bewilligten Kredit quasi die aktuelle Forderung. Das heißt, es wird schon auf dem Kapitalmarkt sehr kritisch gesehen, wie die Euro-Staaten das Thema behandeln, dass im Grunde genommen gar nicht um die Lösung geht. Was will denn der Kapitalmarkt? Der will doch nicht, dass die Schulden zurückgezahlt werden. Der will doch nicht, dass seine eigenen Guthaben aufgelöst werden. Okay. Schule mal eine Wortmeldung. Läuft das jetzt über den Chat, die WM, die Wortmeldungen? Ja, ich sehe das da unten. Ist dran? Ja, sprecht doch jetzt bitte. Ja, so schlecht. Bin ich dran? Ja. Rudi, warte mal meine Uhr, damit ich nicht so lange rede. Es ist in Wirklichkeit ist das Revolving, es gibt nur einen Unterschied. Es gibt ein EZB-gestütztes Revolving und eins, das man denn verweigert oder nicht verweigert. So gut wie sämtliche Staaten des Euros betreiben Revolving. Die deutsche Regierung die tut nichts anderes als neue Schulden auflegen, damit sie die alten macht. Inzwischen hat es die Bundesregierung geschafft, etwas runterzufahren. Frankreich schafft sozusagen, alte Schulden mit neuen zu ersetzen und auch zu erhöhen. Also das wäre schon ein zentraler Punkt, darauf hinzuweisen, dass diese gute europäische Sitte hier Griechenland eigentlich verweigert wird. Das Revolving meinst du, Schulem? Soll Griechenland verweigert werden? Das ganz problemlose, reibungslose Revolving wird Griechenland verweigert und Frankreich nicht. Ja? Der Fiskalpakt, ja, wird immer aufgeweicht. Und das ist der nächste Teil des Vorschlages, dass man diese Entscheidung einfach den Regierungen wegnimmt. Wer profitiert, ist in Betracht gezogen. Nichts verstanden. Nö, ich auch nicht. Ich habe hier auch vor einer halben Stunde was geschrieben. Schreib mir eine persönliche Mail, ich schicke dir einen Computer persönlich auf meine Kosten, damit du hier auch mal teilnehmen kannst. Du brauchst nicht antworten, ich verstehe es sowieso nicht. Dann müssen wir per Mail unterhalten. Ich habe mal eine ganz andere Aktion oder eine Idee im Kopf, eine Aktion, die man ja mal positionieren könnte. Es gibt doch den Europäischen Stabilitätspakt oder Mechanismus. Ja? Und demnach sind doch die EU-Staaten verpflichtet, quasi einen anderen EU-Staat vor dem EuGH anzuzeigen oder zu verklagen, wenn dieser dauerhaft gegen den Stabilitätspakt verstößt. So, wenn man jetzt betrachtet, dass Frankreich mehr Schulden aufnimmt als diese 3%, Spanien, Irland, etc., dann wäre es doch mal ganz interessant, wenn Griechenland jetzt faktisch dieser Klageverpflichtung nachkommt und diese Länder vor dem EuGH verklagt. Ja, sie nimmt faktisch, das ist so innerhalb des Mechanismus ist das vorgesehen. Nicht die Kommission kann klagen, sondern sie hat das delegiert. Ja, das wäre ja auch mal ein Ansatz. Warum verklagt Griechenland nicht die anderen Staaten, die ihre Schuldengrenze deutlich überschreiten, auch schon länger schon, vor dem EuGH und verlangt hier eine Gleichbehandlung? Oder aber, dass das untersagt wird? Gleichbehandlung, also einer der wichtigsten juristischen Grundsätze ist, es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Und da nun mal alle im Unrecht sind und Deutschland ganz vorne dabei ist, können wir das gar nicht in irgendwelche Diskussionen mit einfügen. Aber es wäre mal als Aktion ganz schön, wenn man das einfach mal so positioniert. Ob es dann im Sande verläuft, ist immer eine andere Sache. Aber es bringt ja eine andere Richtung in die Diskussion. Man muss unterscheiden zwischen einer Aktion, zum Beispiel die Klage von Gauweiler und Co. vor dem Europäischen Gericht, oder war es die Bundesgericht, Bundesverfassungsgericht, hat den Brüdern da eine Menge Aufmerksamkeit geschenkt. Das ist richtig. Wenn wir erreichen, dass wir als Partei eine Klage einreichen, das wäre also eine super Idee, was da jetzt der Hayo gebracht hat. Eine ganz super Idee, die muss nur entsprechend professionell angepackt werden und ich hoffe, dass wir noch die finanziellen Mittel haben dafür. Ja. Der andere Punkt ist, was in meinem Vorschlag liegt, ist sozusagen eine Alternative zu den momentanen Strukturen und Mechanismen, Stabilität zu erzwingen, anzubieten. Das wäre unter Umständen auch was, aber ein Prozess ist super, eine Klage wäre eine super Idee. Nicht Griechenland, die Piraten klagen. Also Entschuldigung, entweder hörst du nicht zu, was ich sage, oder du verdrängst es mit Absicht. Ich habe vorhin gesagt, es gab einen Aufruf von Flassbeck, gegen die deutsche Bundesregierung eine Klage anzustreben. und warum dann die Piratenpartei sich nicht daran beteiligt. Von dir kam keine Reaktion. Ganz kurz dazu, Schulem, ein kleines Missverständnis, das habe ich mich auch nicht klar ausgedrückt. Also ESM, da ist es so, dass der Staat, also das Mitgliedsland, ja, klagen muss. Also es kann hier, da kann nicht die EU, kann nicht die Piratenpartei vor dem EuGH klagen, sondern hier müsste dann Griechenland als Staat, der diese Abweichung bei einem anderen Staat feststellt, klagen. Ich habe nur im Grunde genommen im Sinne eines Brainstorming deine Idee aufgegriffen und gesagt, wenn wir eine Möglichkeit sehen, auf irgendeiner Ebene als Piratenpartei eine Klage zu erheben, ich weiß es nicht, was momentan angeboten wird, dann sollten wir es tun, weil das bringt Aufmerksamkeit. Wenn wir kein aktives Klagerecht haben, dann können wir es vergessen. Das ist richtig. Noch weitere Wortmeldungen? Wenn keiner meldet, dann würde ich gerne was sagen. Wo ist meine Uhr? Ein Moment. Will jemand noch was sagen? Ja, sprich mal. Jetzt geht es um den Inhalt, also ein Punkt. Und zwar den Inhalt sozusagen, die Überwachung der Stabilität der gouvernementalen Ebene wegzunehmen und in der Satzung der EU oder in eine Änderung der Pensionsfähigkeit von Staatsanleihen zu verankern. Und das ist der zweite Teil. Diese Diskriminierung von Altschulden und Neuschulden. Altschulden sind die, die revolviert werden. Neuschulden sind Schulden, die den Schuldenstand erhöhen. Ist es euch die Tragweite klar? Ja, es ist völlig irrelevant. Interessiert keine Socke. Das heißt, die Tragweite ist nicht klar. Doch schon, interessiert halt keine Socke. Ja, lass mal kurz ausführen. Es ist nämlich Folgendes: Wenn wir sagen, dass Neuschulden, wie definiert, Schulden, Staatsschulden, die Gesamtschuld erhöhen, nicht mehr EZB-hinterlegungsfähig sind, dem freien Markt sind, bedeutet, dass die französische Regierung über das Revolving hinaus ganz andere Zinsen zahlen muss und für die Gläubiger ganz andere Risiken auftun. Das bedeutet, es wird eine Art neue Goldwährung eingeführt. Die Verschuldung, das Instrument der Verschuldung unkontrolliert, ist sozusagen weggefegt, ja, wenn das durchkommt. Das kann man der Öffentlichkeit klar machen, und zwar der stabilitätsorientierten Öffentlichkeit. Nicht eine Öffentlichkeit, die Staatsschulden als Konjunkturpolitik ohne Widerspruch unterstützt. Schulem, du bist schon so viele Jahre hier dabei und hast immer noch nicht begriffen, dass die Staatsschulden auf der anderen Seite die Vermögen der Bevölkerung, der Unternehmen, der Banken auf der anderen Seite sind. Was willst du denn eigentlich jetzt? Er will Daumenschrauben für die Staaten. Okay. Das ist doch ganz dick. Piratus, ich habe nicht in der Vorzüge Gedanken. Ich freue mich über jede Klarstellung von dir. Ja, ist doch völlig klar. Wenn du es Staaten erschwerst, ihre Staatsanleihen in den Märkten, in Anführungszeichen, zu platzieren, schadest du den Staaten. Ich erzwinge den Fiskalpakt de facto. Ja, und das findest du gut. Das Gegenteil eigentlich, dachte ich, Eurobonds, was das bei der EZB angesiedelt ist, das wäre doch für die Eurozone 10-mal gescheiter, finde ich, als eine Fiskalunion. Wobei ich so zerstritten sind. Man muss ehrlich sein. Das, was ich geschrieben habe, ist genau umgekehrt. Es bedeutet de facto Eurobonds für den bestehenden Schuldenstand und sonst eine absolute Zinserhöhung für echte Neuverschuldung. Marktradikal, das ist richtig. Hat der Stefan geschrieben und das war gar nicht so falsch. Richtig, das ist marktradikal. Die Alternative ist... Ja, herzlich willkommen. Nein, die Frage ist doch nur, was heißt marktradikal? Bin ich für Schlägerei? Nein. Wenn einer mich mit Fäusten angriff, kriegt er einen Fußtritt. Ne? Was soll's? In dem Fall ist es eine Frage, ja, in dem Fall ist es die Frage, welchen Euro wollen wir? Hajo, du sendest irgendwie. Entschuldigung. Ja, können wir gerade mal ein Meinungsbild machen, wer ähnlich marktradikal eingestellt ist wie Schulem und dann ja seine Ansätze unterstützt. Piratus, ich bin dagegen, dass du das eine Meinung frage, weil du nämlich schon mit Etiketten draufklebst, wie zum Beispiel bolschewistisch und das andere, was die anderen gemacht haben. Ich bin dagegen, dass man sowas gleich so abwirkt. Du wirkst eine Diskussion ab. Du gehst nicht auf das Thema ein, wie der Euro strukturiert ist, ob er richtig strukturiert ist, ob er verbesserungsfähig ist und wie man ihn verbessern kann. Ja, und das finde ich nicht in Ordnung. Das ist Diskussionsführung per Etiketten draufkleben. Ich habe ja gar keine Diskussionsführung. Ich quatsch einfach nur. Und ich muss nur Rudi zustimmen. Wir reden ja hier seit mehr als 2 Jahren über Staatsanleihen und was sie darstellen. Und das ist halt also ein völliger Rückschritt für uns hier, wenn wir sozusagen dieser Idee folgen würden und glauben würden, dass die Staaten sich an den freien Märkten dann und zwar mit Staatsanleihen verschulden müssen, die nicht EZB-fähig sind. Das bedeutet im Genauen bedeutet, dass es für Banken zum Beispiel total unattraktiv ist, die zu halten. Das wäre das, was man im Endeffekt den Privaten vorwerfen müsste, damit sie gekauft werden. Und die wollen natürlich alle gierig Zinsen dafür haben. Das wird sehr teuer für die Staaten und wird ihnen ihre Möglichkeiten nehmen, zu investieren als volkswirtschaftlicher Player. Das ist, also haben wir alles schon durch hier und deshalb finde ich es unnötig, eigentlich über solche Vorschläge zu diskutieren. Also ich glaube, ich sehe es gerade genauso wie Piratus. Ja, bitte. Das ist für eine ideologische Haltung, denn du hast es hier zu tun mit konkreten Staaten. Hallo. Moment. Hallo. Hallo. Du hast es hier zu tun mit unterschiedlichen Staaten, die intern sozusagen die Staatsverschuldung als Instrument der unterschiedlichen Bedienung von Interessengruppen benutzen. In Griechenland kommen andere dran als in Frankreich und in Italien. Und wenn du der Meinung bist, dass du in der Eurozone eine funktionierende Staatengemeinschaft, die nur das Gemeinwohl vor Augen hat und nur das Funktionieren der Wirtschaft, dann hast du recht. In Wirklichkeit hast du es hier zu tun mit fast teilweise mehr oder weniger mafiöse Strukturen, die sozusagen die Verschuldung dazu benutzen, um eigene Interessen zu vertreten. Ja, dann geh doch wenn dagegen das, vor und nimm nicht den Ersatzkrieg. Ja, na, Moment, dieser Krieg ermöglicht sozusagen ganz elegant, ohne dass gouvernemental was eingegriffen wird, trocknet genauso wie wenn du von mir Freigabe der Drogen schon trocknest du ihre Finanzmittel aus, ja, als Beispiel eine kontrollierte Freigabe natürlich. Und so weiter. Also du kannst nicht mit paar Etiketten einfach eine Diskussion hier de facto abwürgen. Bin dagegen. Ja. Könnt ihr abstimmen? Ihr könnt auch abstimmen, dass wir die Diskussion jetzt einstellen. Mein Gott, dann höre ich euch wie immer gerne zu. Also, Schule, mir fällt auf, dass deine Diskussion, wenn man es jetzt auf Fiskalpakt und Europäischer Stabilitätspakt, EZB, das mal bezieht, so ein bisschen konträr steht zu dem, was du in dem PET geschrieben hast bezüglich Griechenland. Also dass du das unterschiedlich anwendest, auf je nachdem, welchen Staat du da gerade siehst. Ich denke doch, dass es für uns, wenn man was sage ich dir dazu? Darf ich ganz gleich dann sagen? Mein Ansatz ist der, dass ich sage, dass wir jetzt nicht so sehr auf den Einzelfall runtergehen, sondern das Gesamtpaket sehen, das heißt den Euroraum als solchen oder aber auch die EU als solches, und es kommt bei dir ja auch vor, um zu sagen, wie müssen dann die institutionellen Rahmenbedingungen möglicherweise verändert sein? Wie sind die heutigen, ja, die bestimmte Situationen erklären? Da kann man dann sagen, Pluralismus wird sehr einseitig genutzt, nämlich zu starke Interessensausbeutung seitens bestimmter, sagen wir, der Kapital oder der Reichen, wie auch immer. So, aber in unserer Gesamtdiskussion wäre es sicherlich nach vorwärts gerichtet, wenn wir sagen, was wollen wir erklären, mit welchen Faktoren und wo wollen wir eigentlich hin? Also ich wollte nur, will jemand noch was dazu sagen, dann ziehe ich es zurück natürlich. Nein, Schule, du sollst dich hier ruhig äußern, das ist ja nicht das Thema. Also ich finde keinen Widerspruch. Im Grunde genommen sage ich jetzt so, die Maastricht-Kriterien konnten nicht durchgesetzt werden. Da sind wir uns alle einig. Unter Umständen, weil da saß jedes Mal war ein anderer Sünder dran. Ja? Und mit dieser Änderung der Statuten ist sozusagen, wird keine Balance Sheet Recession ausgelöst, weil nämlich der Schuldenstand nicht zurückgeführt werden muss, er kann, ja. Und es wird eine Bremse eingeführt, eine elastische Bremse, für jede Regierung des EU-Raums, und durchaus im Einzelfall Schulden zu erweitern. Bloß, es kann nicht den gesamten Euro-Raum in Haftung nehmen. Mehr ist es nicht. Und das könnte den Piraten durchaus eine Menge Unterstützung bringen, wenn man das vermittelbar macht, den Mechanismus, den ich mir gedacht habe. Also es gilt für Griechenland genauso wie für Frankreich und wie für Deutschland. Na gut, dann nimm das doch mal auf in den jetzt neu eröffneten Pad als Stichworte, dann können wir das da nochmal im Detail diskutieren. Hi, ich wollte mal fragen, ist hier eigentlich überhaupt noch AG-Sitzung oder nee. Ist hier schon? Okay. Na, wir können im Prinzip die AG-Sitzung, AG, wir können so kurz in die Runde fragen, die AG-Mitglieder, ob wir diese Aufzeichnung beenden können, Piratas. Haben wir die noch laufen oder ist die schon zu Ende? Ich bin später gekommen, ich wusste gar nicht, ob eine Sitzung stattfindet oder nicht, aber ich dachte schon, weil es ja eigentlich ein Top war. Von daher ist eigentlich noch Sitzung. Ja, okay, also dann haben wir noch eine Sitzung. Gut, danke. Mein dritter Punkt haben wir eigentlich schon erledigt. In dem Moment, wo wir den Pad eröffnet haben, dann können wir eigentlich dran arbeiten. Ihr könnt am Ende, ich hänge mich so an mein Urheberrecht, wir könnten von mir aus, also Ziel ist Wirksamkeit und Öffentlichkeit. Und natürlich geht es nicht ohne die Piraten selber, also den Vorstand oder ich weiß Gott wer, zu überzeugen. Und da sollten wir dran arbeiten. Und es ist nur ein Aufruf an alle, die Interesse haben, sich den PET anzuschauen, kritisch, von mir aus widersprechen, hämisch, Vertrag einiges, daran teilnehmen. Und vielleicht am Ende haben wir ein geschlossenes Paket, womit wir mit Aktionen und mit parteiinterne Wirkung an die Öffentlichkeit gehen können. Wenn das Ergebnis der heutigen Sitzung ist, dann bin ich sehr zufrieden. Habt ihr mal sowohl das Pad als auch das Pad von der Sitzung nochmal? Danke. Bist du Mitglied der AG Geldordnung oder bist du abonniert auf die AG Geldordnung? Piratus hat es dahin geschickt. Nein, ich bin zurzeit viel am Reinhören in AGs, in denen ich noch nicht Mitglied bin. Insofern will ich dann nämlich mal gucken, was tut denn hier da überhaupt so. Du könntest die AG Geldordnung, die Liste abonnieren und dann kriegst du die Informationen mit. Jupp, aber diese Mailinglisten müllen mich total voll, das mag ich nicht. Aber ich sehe gerade, das ist ja auch das Pad, was im Topic stand, glaube ich. Ich dachte, das wäre es nicht. Ja gut, danke. Perfekt. Haben wir noch weitere Wortmeldungen oder andere Themen jetzt? Du hörst dich ein bisschen frustriert an. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich bin ganz entspannt. Auch nicht frustriert, Rudi. Der Ayo hat sich doch Prosecco geholt. War das der, ja? Also nee, das war ich. Also ich bin eher für Champagner, ne? Trag leider keinen Alkohol. Paderborner Pilz. Und eine Zeile? Hab's mit der Speiseröhre. Gut, also nochmal zurück, jetzt wieder mehr Elan in der Stimme. Haben wir noch weitere Wortmeldungen oder Themen, die wir besprechen möchten? Ja, also ich dachte, das wäre jetzt das Top 1 gewesen, oder? Oder das Top irgendwie, wo der Text halt drin stand. Das nächste Top wäre jetzt in Zeile 107. Verbal schnell vorlesen. Also top organisatorisches Neues, neue Koordinatoren. Da ist es ja so, dass die Amtszeit von AMT ausläuft heute oder morgen und er sich aus sachlichen Gründen nicht wieder zur Wahl stellt und somit die AG neue Moderatoren benötigt. Und er hat unten, ich glaube, er hat es dann auch in Zeile 109 ein Pad eingestellt, in dem man dann Vorschläge einreichen kann, wer sich als Koordinator positionieren möchte oder wer es machen könnte, sollte, um dann daraus abzuleiten, okay, nehmen die Genannten den Vorschlag an, stellen sie sich zur Wahl und wenn nein, wie können wir da weiter vorgehen? Das ist so der Punkt organisatorisches. Fragen noch hierzu? Weiß denn jemand, ob Bunky weitermacht? Hat er überhaupt angefangen? Puh, keine Ahnung. Wir brauchen das ja eh nur pro forma. Ich glaube, die haben alle nichts zu tun. Genau. Ja gut, aber Sachlage ist doch die, wenn wir jetzt ab morgen formal keinen Koordinator haben, wie gehen wir dann mit der AG weiter um? ATM hat sich bereit erklärt, auch kommissarisch das noch mit zu begleiten, aber nicht mehr allzu lange. Er hat auch angekündigt, dass er weiter aktiv arbeiten will in der AG, aber eben nicht mehr in der Leitungsfunktion als Koordinator. Ja, aber dadurch, dass der Job überhaupt keine Arbeit macht, ist er natürlich unheimlich attraktiv, wenn man sich schmücken kann mit einem Label. Du hast den Job. Ich glaube, er ist geeignet. Ja, eigentlich ist es damit auch jeder geeignet, weil halt nichts zu tun ist. Also geht mal auf dieses Pad, was ATM dort mit eingestellt hat. Da könnt ihr dann Vorschläge reinschreiben, euch selbst vorschlagen, was auch legitim ist und auch andere benennen. Ich bekomme gerade vom NSE die Nachricht, dass der Piratos eigentlich der Beste wäre dafür. Ja, dann sollen sie gleich das Profil rüber schicken, damit wir es mal querchecken können. Ja, schon da. Er hat meine Stimme dazu gleich. Alles klar, okay. Also, dann mach das bitte in dem Pad und dann können wir weitersehen. Dann kannst du auch die Verbindung zum NSE mit angeben, wenn man Detailinfos haben möchte. Ey, guck mal, da steht drin, mit kleinen Geldbeträgen leicht manipulierbar. Naja, klein ist relativ, also... Ja, komm, den wählen wir und dann haben wir ja irgendwie jemanden, den wir kontrollieren können. Gut, das heißt also, Piratos, wir stecken jetzt, oder anders formuliert, wir stecken jetzt Piratos in dem Pad vor als möglichen Koordinator. Piratus, wärst du grundsätzlich auch da bereit zu, ne? Wie gesagt, wenn es keine Arbeit ist, ist es überhaupt kein Problem. Naja, muss halt anwesend sein, die Aufnahmen durchführen und gucken, dass wir dann auch die Dinge umsetzen, die wir dann auch gemeinsam beschlossen haben, ne? Und sozusagen. Das, klingt jetzt schon, das macht er doch schon seit Jahren so. Das ist ja wunderbar dann. Also trag dich ein. Kriegt er noch einen Titel dazu, ist doch okay. Ja, ich will das eigentlich. Eigentlich wollte ich das nie. Also ich würde es nur machen, wenn es kein anderer macht. Und deswegen macht du, es auch so also bist andere, gewählt, damit du es endlich machst. Ich bin geschlossen dafür. Nee, ich will einfach nur keine Gegenkandidaten. Ja, okay. Pass auf, dann mache ich den folgenden Vorschlag. Wir nehmen das auf für die nächste Woche. Ja, und dann können wir doch sicherlich, wenn ich jetzt keine Verfahrensfehler mache, für nächste Woche dann die Wahl ansetzen oder in 14 Tagen spätestens. Also wo er jetzt sagt, er ist geschlossen dafür, dann muss ich sagen, ich bin da verdammt gut aufgestellt, was das angeht, ja? Okay, habe ich es nicht verstanden? Ja, ach, fick ist es. Lass uns die Albernheiten mal beiseite lassen, das zu Ende bringen. Entschuldigung. Ja, wenn ihr heute noch einen Text machen wollt, dann lass uns hier diese Sitzung mal mit den paar Tops dann noch zu Ende kriegen. Wir sind in Teil 113. Also, ja, Top ist, Zeile 113 ist, das, was Rudi angesprochen hatte zu Beginn, Klage gegen den Rundfunkrat zur Griechenland-Berichterstattung, Vorschlag von Gerhard, Bezug auf Krugmann und andere, Piketty, Flassbeck, etc. diskutieren bereits alternative Positionen, die totgeschwiegen werden. Dies ist ein klarer Klagegrund gegen den Rundfunkrat. Ja, gegen den Rundfunkrat oder Klage einzureichen beim Rundfunkrat, also sich dazu beklagen, aber nicht gegen den Rundfunkrat, ne? Oder? Letzteres, ja. So, das ist also der Punkt. Eine super Klage, Idee. Beim Rundfunkrat zur Griechenland-Berichterstattung. Ich verstehe das nicht. Ich meine, welche Verantwortung hat der Rundfunkrat, dass die Medien irgendetwas berichten? Und gegen was könnte man da klagen? Also Realität ist, glaube ich, in der Satzung gegen Rundfunk und Fernsehen. Oh, immer nur einer. Genau, ein Verstoß der Satzung. Schulem, Roter Cousin ist mal dran. Du kannst natürlich auch nur gegen einen ganz konkreten Sender oder Berichterstatter wegen einer ganz konkreten Sendung oder Berichterstattung klagen. Und nicht, ich finde euch alle scheiße. Das wird niemand annehmen. Haben wir denn noch irgendeinen relevanten Medienrechtsanwalt in der Partei? Also ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass man überhaupt jemanden verklagen kann dazu, dass er irgendetwas nicht berichtet. Es ist so, dass so viele Dinge auf der Welt passieren, dass man eh nicht über alles berichten kann und es immer eine Auswahl ist. Und dann sozusagen einzuklagen, dass irgendwas vergessen worden ist, finde ich total schwierig. Also juristisch sehe ich da, glaube ich, überhaupt keine Sonne. Ich denke mal, es geht nicht darum, dass hier irgendwas vergessen wird, sondern es geht möglicherweise um die Einseitigkeit der Berichterstattung, so wie es auch eine Klage gab oder eine Beschwerde gab gegen die Berichterstattung zum Thema Ukraine und Russland und die Position Russlands dort, dass es sehr einseitig war. Und obwohl dann andere Positionen bekannt waren, Meldungen nachweislich nicht korrekt waren, ja, da hat man dann dagegen da hat man dann eine Beschwerde eingelegt. Ich glaube, das war die ARD im Rahmen einer bestimmten Sendung, das ist schon richtig. Also eine Beschwerde kann man einlegen, wenn man sagt, okay, was sich die ARD berichtet, einseitig oder verfälscht zum Thema Griechenland und Euro. Ja, das, also das, das ich Beschwerde glaub, sehe ich auch, aber eine Klage halt nicht. Also würde ich es auch so nennen. Du gehst vielleicht zu tief in die Details. Ich meine, wir müssen das doch immer von der PR-Seite sehen. Wenn wir eine Klage anstrengen, die irgendwo Resonanz hat, und sei es, dass die Taz darüber berichtet, ja, dann haben wir doch schon was erreicht. Und sei es, dass wir abgelehnt wird, wie aus formalen Gründen. Viele Klagen, die in der Öffentlichkeit viel Lärm machen, werden aus formalen Gründen abgeschmettert. Aber wir sind wieder im, sozusagen, wir sind schon wieder an den Lautsprechern, ein bisschen wenigstens. Die Idee an sich, sagen wir mal so, nicht im Detail, da fehlt mir jegliche Sachkenntnis. Die Idee an sich sollte, wenn wir noch, so richtig gesagt, irgendeinen übrig gebliebenen Juristen haben, sollten wir verfolgen. Wie seht ihr das jetzt alle zusammen? Sollten wir das mal anschreiben, vorantreiben? Es kommt ehrlich gesagt darauf an, wer es macht. Wer immer da irgendwie eine Beschwerde schreiben will, kann es doch einfach tun. Und wir können ja dann mal Korrektur lesen oder so. Oder wenn Leute hier mitarbeiten wollen, an so einer Beschwerde einfach dazu aufrufen. Uns cool. fehlt, glaube ich, wenn man nicht als uns fehlt, glaube ich, die formale Kenntnis, wie wir es machen. Und solange wir die nicht haben, wird schwierig, ja. Könnte sich ja mal jemand erfolgreiche Beschwerden angucken, was denn da gelaufen ist, wie die denn aussahen. Weil gegen eine reine Sache, die nur eingereicht wird, um einmal eine Pressemitteilung zu haben und dann wird es trotzdem also als völlig nichtig an die Seite gesetzt, da hätte ich keine Lust drauf. Wenn jemand ernsthaft in der Lage ist, das zu recherchieren, wie sowas erfolgreich aussieht und was auch schon mal erfolgreich gelaufen ist, dann bin ich dabei. Der erste Schritt überhaupt rauszukriegen, wäre nicht der erste Schritt rauszukriegen, und das können wir doch über die Mailinglist oder auch über unter Umständen Flaschenpost, einen Aufruf starten, wir wollen da und dort und wir suchen uns kompetente Juristen innerhalb der Piraten. Soll sich jemand melden, der Interesse hat. Aber dann kann man vernünftigerweise eine kleine Arbeitsgruppe bilden, die das durchzieht. Schule. Juristischen Beistand können wir es vergessen. Schule, was hältst du davon, wenn du die Führung für dieses Thema übernimmst? Ja, und dann sagst du. Halte ich gar nicht, weil ich momentan in dem PET, was wir drei hoffentlich gemeinsam planen, den sozusagen den wirtschaftspolitischen oder wirtschaftstheoretischen Standpunkt übernehmen möchte und dazu das ausführe und mit euch diskutiere. Ich so viel Zeit ich nicht. Und allein schon diese paar Zeilen, was ihr seht, ist die ungefähr die siebte Version. Zwei Themen, das der Tensor kennt das, diese Sozialgeschichte und diese neue Restrukturierung des Euros und der Altschulden. Mehr beim anderen fühle ich mich nicht im geringsten kompetent. Ich habe nur gesagt, allgemein finde ich die Idee gut und ich halte das rein pragmatischen Gründen. Ein Haus bauen ist gut, wir brauchen einen Architekten, der das uns die Pläne reicht. Brauchen einen Juristen, lange Rede, kurzer Sinn. Wer ist denn Gerhard, der den Vorschlag da eingebracht hat? Jetzt ist Rudi nicht mehr da, ne? Aber kennt jemand den Gerhard? Scheint keiner. Das. Doch über die Mailinglist fragen, ob er Jurist ist oder genügend juristische Kenntnisse hat. Kann ihn auch fragen, ob er Lust hat, federführend das zu sein und eine kleine Projektgruppe zu gründen. Alle melden, die da mitarbeiten wollen. Es muss langsam geschehen und nicht gegenseitig uns Ideen, also Aktionsideen gleich abschmettern. Hier meine Trommelfälle platzen vor lauter Zustimmung, ne? Haben wir denn jemanden, der sich bereit erklärt, mal dieses Thema innerhalb der Partei zu ergründen, wer Kenntnisse hat, wie Oda Posar es vorgeschlagen hat, über Beispiele von erfolgreichen Beschwerden beim Rundfunkrat? Stefan, wie sieht es bei dir aus? Also das Einzige, was mir jetzt mal, was mir spontan einfällt, ist, dass man halt das Internet nutzt und da mal sich Fallbeispiele anschaut. Ja, das ist sicherlich für jeden machbar. Und dann muss man halt wirklich einen Volljuristen an der Hand haben, der es durchzieht. Ja, und da wird es schwierig, glaube ich. Naja, wir brauchen ja auch, wie ja, heute schon mal hier angesprochen wurde, auch konkrete Beispiele, ne? Ja, woran haben wir die unzureichende oder die falsche Berichterstattung denn festgemacht? Ganz konkret in welcher Sendung, mit welchem Wortlaut? Ja, das muss natürlich dann auch erarbeitet werden. Das ist ja nicht nur das Juristische, dass es richtig formuliert ist, verfahrenstechnisch, sondern auch den Sachverhalt als solchen benötigen wir ja. Also keine Behauptung in den Raum stellen, sondern tatsächlich Faktenlage, ne? Das kann man ja meistens über YouTube und oder auf jeden Fall in Mediatheken, wenn es Fernsehsender angeht, nachlesen oder auch bei Rundfunksender nachhören, ja. Und ein Beispiel, also heute früh, da war die Rede, und wenn der Grexit kommt mit Schuldenschnitt oder Schuldenerlass, dann ist ja unser Geld weg, ja. Also da ist mir fast der Kaffee wieder hochgekommen, ja. Also diese ganze Art und Weise der Darstellung, die stinkt mich schon an, ja, aber ja, das ist halt der allgemeine Kontext, ja, und wenn man jemanden an die Wand nageln will, geht das nicht über einen allgemeinen Kontext, sondern geht das nur über ein erkennbares und für alle ersichtliches Foul, wo dann also wirklich falsche Informationen rübergebracht worden sind. Man kann auch keinen an die Wand nageln dafür, dass er Informationen weglässt, wie zum Beispiel diese Geschichte mit Spanien, dass Spanien anders behandelt wird als Griechenland. Ja, das ist, ja, wusste ich auch nicht, habe ich halt mal zufälligerweise in dieser Talkshow gestern erfahren. Ja, und wenn du es gestern in der Talkshow erfahren hast, kannst du auch nicht mehr sagen, es wird verschwiegen. Ja, dann kann man den Sender zum Beispiel schlecht verklagen, ne? Genauso ist das. Dann kommen die sofort mit dem Argument, ja, wir hatten doch da um 23.30 Uhr jemanden, der das so dargestellt hat. Und was willst du überhaupt? Ja, sagen wir mal so, was wollen wir mit der Klage? Mit Sicherheit nicht gewinnen, das ist völlig uninteressant, sondern einfach Lärm erzeugen. Gauweiler hat eine Privatpublicity gekriegt vom Feinsten. Wir könnten einfach, indem wir demonstrieren, dass bestimmte wichtige ökonomische Sachverstand gar nicht in die Diskussion eingeworfen wird, und von mir aus haben wir die Niederlage, spielt doch keine Rolle. Wichtig ist, dass wir in die Öffentlichkeit kommen, und ich denke mehr pragmatisch. Wir sollten gar nicht hier an den Einzelpunkten uns festhalten, sondern die einzige Hoffnung für das Projekt, dass es einen Papa kriegt. Wenn das Projekt keinen Papa hat, dann können wir es gleich vergessen. Wir alle anderen können bestenfalls zuarbeiten. Ja, aber es muss einer mit juristischem Verstand rangehen, damit überhaupt was formuliert werden kann. Ja, ich glaube, der wird hier nicht zu finden sein innerhalb der Piraten. Die paar Juristen, die noch da sind, sind wahrscheinlich mit Piratenthemen schwer beschäftigt und warten gar nicht auf Arbeit. Und also von daher würde ich jetzt die Idee lieber aufgreifen und da wieder so eine Guerilla-Aktion draus machen, dass wir einfach, so wie wir alle sind, uns bemühen, zum Beispiel in Foren oder in irgendwelchen Diskussionen unter Artikeln uns einzumischen und Klartext zu reden und so verbreiten, was aus unserer Sicht richtig ist. Ich glaube, das wäre eine Methode, wie wir vielleicht mehr Reichweite kriegen, als wenn wir jetzt versuchen, irgendwo eine Klage anzustreben und alle nur müde lächeln, weil wir gar keinen Anwalt haben. Piratus, alles, was in die interne Diskussion verlässt und in Aktionen nach außen mündet, ist für uns gut. Punkt, fertig. Ich kann da nichts dazu beitragen, weil ich das gar nicht gedächtnismäßig verfolgen kann, aber ich finde die Idee von dir auch sehr gut. Einverstanden. Begeisterungsstürme. Also da wir gerade eine anhängige Klage haben, die wir auch schon, also wo es einen Präzedenzfall gibt, der schon gewonnen wurde, ne, geht es um eine Klage gegen eine Kommune, die das Wahlrecht ein wenig gebeugt hat. Haben wir gerade Kontakt zu einem Anwalt. Ich kann ja da einfach mal ganz unverbindlich fragen, ob er sich damit auskennt, ob er sich damit auskennen will, was das kostet, ist ja auch nicht ganz uninteressant, ne? Ja, das wäre so mein Beitrag. Ob er vielleicht das als Mittel benutzt, um selber bekannt zu werden. Gibt auch viele Anwälte, die das machen. Ja, da muss man aber das Holz schon mal gesägt haben, ne? Und kann nicht jetzt einfach versuchen, da Neuland für sich zu gewinnen. Also da muss er sich schon, da muss er zumindest schon mal den Begriff Rundfunkrat und wie sowas tickt, gehört haben. Ja, also sonst würde ich es, wenn ich Anwalt wäre, auch nicht anfassen. Also Frage ist keine Klage, ne? Ich frage mal. Tensor, ich schreibe mal rein ins Bett, dass du dich mal, sag mal, sachkundig machst, ja, über die möglichen anwaltliche Unterstützung, ja. Ja. Ist das so okay? Ich habe es ins Bett reingeschrieben, Zeile 120. Ich schreibe schon eine Mail. Weitere Wortmeldungen dazu, zu dem Top-Down? Ja, ich stelle mir jetzt gerade die Frage, ob man überhaupt einen Juristen braucht für eine Beschwerde beim Rundfunkrat. Es ist ja keine Klage, sondern einfach eine Beschwerde. Ich glaube, die kann eigentlich jeder formulieren. Da hast du auch wieder recht. Aber gut, die haben auch eine gewisse Form haben und auch vom Textuellen her doch sehr sachlich geschrieben sein. Ich denke mal, Tensor soll sich einfach mal sachkundig machen und dann kann er uns ja das vorstellen nächste Woche und dann können wir darüber weiter sprechen, wie wir da hinkommen. Zumal muss es ja sicherlich auch innerparteilich dann freigegeben werden. Es gibt ja nicht nur den Rundfunkrat, es gibt auch den Deutschen Presserat übrigens. Eventuell kann man die Recherche nach besonders schlimmen Ausfällen gegen Griechenland im Textbereich ein bisschen einfacher. Ja, aber dann nagelst du wieder nur ein an die Wand, ja. Es geht ja wirklich mehr um die ganze Tendenz, ja, um die tendenziell völlig falsche Darstellung, die hier passiert. Ja, aber genau wenn da sind diese Institutionen der falscheste Ansprechpartner, den es überhaupt gibt. Begründung? Ja, weil sie tatsächlich sich nur Dinge beschäftigen, die tatsächlich jemand Einzelnes dann irgendwie auch verbrochen hat, ja. Und die ganze Richtung passt mir nicht, ja. Da interessiert sich wirklich kein Rundfunkrat und auch kein Presserat für. Ja, muss ich leider zustimmen. Ja, dann gehen wir zum nächsten Top. Ich finde das auch relativ unergiebig. Wir haben weder jemanden, der sich dafür einsetzen will, noch haben wir Geld für einen Anwalt, noch haben wir einen Anwalt. Wir haben überhaupt nichts außer einer Hoffnung oder einem Wunsch. Und von daher können wir auch zum nächsten Top gehen. Sei nicht immer so pessimistisch, ich frag doch noch einen Anwalt. Bevor wir gehen, Piratus, ich wollte in das Bett reinschreiben, dass du erstmal grundsätzlich deine Bereitschaft erklärt hast, als dich zur Wahl zu stellen als möglicher Koordinator. Ist das okay für dich? Ja, aber wie gesagt, nur dann, wenn damit keine wirkliche Arbeit verbunden ist. Ja gut, okay, ich schreibe erstmal rein deine grundsätzliche Bereitschaft, da kann man ja immer noch sehen, ja? Ja. Übrigens. Wenn es heißt, wir können zum nächsten Punkt gehen, ist das nicht pessimistisch, sondern optimistisch. Yay! Wenn man es optimistisch sieht, ja. So, nächster Top ist ja dann Sonstiges, Piratenpartei, Geldordnung, Finanzpolitik, Bankkorps, Keynes. Wer hat den eingestellt und worum geht's überhaupt? Ist wahrscheinlich nur so als Info zu verstehen, so wie ich das jetzt gerade sehe. Dazu Anmerkungen, Wortmeldungen? Keine weiteren Statements? Also ich glaube, wir können die Aufzeichnung jetzt beenden, oder? Sind wir am Ende? Ja, ich höre jetzt kein Statement mehr, also keine Wortmeldungen mehr da. Dann denke ich, wenn es keine weiteren Meldungen sind, schließen wir. Ja, super, dann beende ich mal die Aufnahme.